Zusammenstöße waren für ihn Arznei, das Lächerlichmachen von Beamten ein kaum zu zügelndes Bedürfnis. Die Dichtung erlaubte, was die Wirklichkeit verbot. Im Wilden Westen konnte er sich leisten, was er wollte, ohne sich sogleich unliebsame Ordnungshüter auf den Hals zu ziehen. Dann aber beging er, und das kurz vor der Wende zum neuen Jahrhundert, einen verhängnisvollen Fehler. Das Wie und Warum steht in einem Presseartikel seines Erzfeindes Hermann Kardauns, Weiland Chefredakteur der Kölnischen Volkszeitung, anzüglich überschrieben mit Herr Karl May von der anderen Seite. Man braucht das Herrn May nicht übel zu nehmen, wenn er das Blaue vom Himmel herunter erzählt. Auch wer dabei den Kopf schüttelt, kann seine mannigfachen Kenntnisse, seine Formgewandtheit und Erfindungsgabe anerkennen, wenn auch mit starken Reserven hinsichtlich der Wiederholungen und des mangelhaften Stils. Er tröstet sich mit der Erwägung, dass seine Reiseromane schlimmere Lektüre verdrängen. Aber ernstlich übel nehmen muss man es ihm, wenn er ernst genommen sein will. Und das tut Herr May. Im 19. Band findet man als Titelbild einen sehr unternehmend reinschauenden Herrn mit Schlapphut, Kanonenstiefeln und einem mächtigen Schießprügel. Unterschrift Old Shatterhand, in Klammern Dr. Karl May, mit Winnetous Silberbüchse. Nun der berüchtigte Gaul mit ihm durchgegangen. Zunächst zwar nichts als ein launiger Gag, kleine, unfromme Lüge, die Verleger Fesenfeld Freiburg aus guten Gründen begünstigte, jedoch auch Schlechting will Weile. Und so währte es noch trügerische anderthalb Jahrzehnte, bevor das Desaster hereinbrechen und lang angestauter Neid die tödliche Lawine diffamierender Prozesse auslösen sollte. Noch aber scheint alles im Lot. Karl May schreibt am laufenden Band Karl Mays, erfüllt die Erwartungen der chronisch fernwegkranken deutschen Volksseele in schöner Zuverlässigkeit und entlastet sich im Übrigen mit dem lakonischen Motto: Die künstlerische Kritik braucht sich mit meinen Reiseerzählungen nicht. 1908, May ist inzwischen 66 Jahre alt, schwimmt er, begleitet von Ehefrau Clara, auf dem annehmlichen Dampfer der große Kurfürst nachweisbar nach Amerika. Reist über Buffalo zu den Niagarafällen, weilt in Toronto und am Ontariosee, besucht die indianischen Reservate der Tuscarora wie der Apachen. Und wiederum kann er es nicht lassen. Er steigt aufs Podium und beeindruckt nun auch die neue Welt mit gekonnten Vorträgen über seine abenteuerlichen Bücher und sein kaum weniger abenteuerliches Schicksal. Englisch, das jedenfalls steht fest, spricht er fließend, wenn auch ganz merkwürdigerweise mit deutlichem Anklang an den Slang, wie man ihn bei den Hafenarbeitern und Matrosen an der Westküste hören kann. War es nun wirklich die erste Amerikareise oder die zweite, dritte? Die Wahrheit bleibt das Geheimnis eines unglaubhaften Phantasten. Und doch, im Band 34, der 1916 unter dem Titel Ich aus dem Nachlass herausgegeben wurde, entdeckt man den gleichermaßen erstaunlichen Satz Clara Mays: Ihr Mann habe sich im amerikanischen Westen so gut ausgekannt, dass er schon einmal dort gewesen sein müsse. Realität oder fanatische, autosuggestive Einbildung? Die Leser wollten es gar nicht so genau wissen. Für sie war dieser Karl May eine erfreuliche, für das Feierabendwohlbefinden unentbehrliche Zeiterscheinung. Und einer sagte es für alle: Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Weit, weit von hier, hoch über Dschinnistan hinauf, liegt das verlorene einstige Paradies. Seine Tore sind geschlossen. Wer nach ihm sucht, der sieht es von weitem glänzen. Jedoch hinein kann keiner. Auch dem Blick ist es versagt, die himmelhohen Mauern zu übersteigen. So oft ein Jahrhundert vorüber ist, springen alle Pforten und Tore des Paradieses auf und eine unendliche Fülle durchdringenden Lichtes flutet über die Erde und die Menschen hin, die auf ihr wohnen. Da wird alles, alles offenbar, was je geschehen ist und was heute noch geschieht. Die Erzengel treten vor die Tore. Ihre Scharen erscheinen zu Tausenden und zu Zehntausenden auf den Mauern. Sie schauen hinab, ob endlich Friede sei. Aber stets ist Krieg und Mord und Zank und Streit. Da erheben sie ihre Stimmen. Ein Weheschrei erschallt. Er steigt vom Himmel auf die Erde nieder. Das Licht verschwindet, mit ihm das Paradies. Den Schrei aber hören nie die Mächtigen, die Reichen, die Sieger, sondern nur die Schwachen, die Armen, die Unterdrückten und Geknechteten.